Japanisch Kitsche Messer sind Tatsklik Profiton so old die Surfaktoren, while Serrestellt von Rechtensprichs Volt op Qualitätsstahl. GHRTER das Produkt ein Messer ist aus, desto viel besser es kann behalten seine Sieb. G besser es kann halten seine Rand, die DNNERC kann leicht schleifen die Messer. G DNNERC das Messer schleifen, desto SCHRFER ist es erold.